Schämen und Dirme. Ach, lass nicht feilen mich, Kinder, Jemi. In Bimam Rasna, Nissel jem Raffet nu. Dbea gul Bodda Bar. Rasek mit Lu. See you.